Erster, wenn du zu mir zurückkommst, Israel. Das sagt Jahwe. Du sollst deine schlechten Dinge wegwerfen. Du sollst nicht mehr herumirren. Zweiter, dann wirst du bei Jahwe schwören. Du wirst ehrlich sein. Andere Völker werden Jahwe loben. Sie werden sich freuen über ihn. Dritter, Jahwe sagt zu Juda und Jerusalem, macht euer Land neu. Pflanzt nicht zwischen Dornen. Macht den Boden gut. Vierter, ihr Männer von Juda und Jerusalem, ändert euer Herz für Jahwe. Entfernt das Schlechte aus eurem Herzen. Sonst wird mein Zorn wie Feuer brennen. Es wird nicht aufhören zu brennen. Das ist wegen eurer schlechten Taten. Fünfter, sagt es in Juda und Jerusalem. Blast die Trompete im Land. Ruft laut und sagt, kommt zusammen. Wir müssen in die sicheren Städte gehen. Sechster, setzt ein Zeichen nach Zion. Flieht, bleibt nicht stehen. Ich bringe Unglück aus dem Norden. Es wird große Zerstörung geben. Siebter, ein Löwe kommt aus seinem Versteck. Er ist ein Zerstörer von Völkern. Er verlässt sein Zuhause. Er macht dein Land zur Wüste. Deine Städte werden leer sein. Achter, darum zieht Trauerkleider an. Weint und klagt laut. Jahwes großer Zorn ist noch bei uns. Er hat sich nicht abgewendet. Neunter, an diesem Tag, sagt Jahwe, werden der König und die Beamten ratlos sein. Die Priester werden erschrecken. Die Propheten werden Angst haben. Zehnter, ich sagte, ach, Herr Jahwe. Du hast dieses Volk und Jerusalem getäuscht. Du sagtest, euch wird es gut gehen. Aber jetzt tötet das Schwert sie. Elfter Mann wird über dieses Volk und Jerusalem sagen, ein heißer Wind kommt aus der Wüste. Er weht über die kahlen Berge. Mein Volk ist wie dieser Wind. Es ist nicht gut für die Ernte. Es ist nicht gut zum Reinigen. Zwölfter, ein starker Wind kommt von ihnen zu mir. Jetzt werde ich über sie richten. Ich werde mein Urteil sprechen. Dreizehnter, seht. Er kommt wie Wolken. Seine Wagen sind wie ein Sturm. Seine Pferde sind schneller als Adler. Wehe uns, wir sind besiegt. Vierzehnter, wasche dein Herz vom Bösen, Jerusalem. Dann wirst du gerettet. Wie lange bleiben deine schlechten Gedanken in dir? Fünfzehnter, hört. Man sagt es von denn. Man meldet Unglück vom Berg Ephraim. Sechzehnter, sagt es den Völkern. Ruft sie gegen Jerusalem auf. Feinde kommen aus einem fernen Land. Sie rufen ihren Kriegsruf gegen Juda. Siebzehnter, sie umzingeln Jerusalem wie Wächter. Sie haben sich gegen mich aufgelehnt. Das sagt Jahwe. Achtzehnter, dein Verhalten und deine Taten brachten dir das. Das ist deine Bosheit. Es ist sehr schlimm für dich. Es geht um dein Leben. Neunzehnter, mein Inneres tut weh. Ich habe große Schmerzen. Mein Herz schlägt schnell. Ich kann nicht ruhig sein. Ich höre den Klang der Trompete. Ich höre den Ruf des Krieges. Zwanzigster, Mann meldet immer mehr Zerstörung. Das ganze Land ist besiegt. Meine Häuser sind plötzlich zerstört. Meine Zelte sind in einem Moment weg. 21. Wie lange muss ich noch die Fahnen sehen? Wie lange muss ich die Trompete hören? 22. Mein Volk ist dumm. Sie kennen mich nicht. Sie sind wie dumme Kinder. Sie verstehen nichts. Sie sind klug, um Böses zu tun. Aber sie können nichts Gutes tun. 23. Ich sah die Erde an. Sie war leer und öde. Ich sah zum Himmel. Sein Licht war weg. 24. Ich sah die Berge an. Sie zitterten. Alle Hügel bebten auch. 25. Ich sah mich um. Es war kein Mensch mehr da. Alle Vögel am Himmel waren weggeflogen. 26. Ich sah mich um. Das fruchtbare Land war eine Wüste. Alle Städte waren zerstört. Das kam von Jahwe. Es kam von seinem großen Zorn. 27. Jahwe sagt, das ganze Land wird eine Wüste. Aber ich werde sie nicht ganz vernichten. 28. Darum ist die Erde traurig. Der Himmel wird dunkel. Ich habe es gesagt. Ich werde es nicht ändern. Ich habe es beschlossen. Ich gehe nicht davon ab. 29. Wegen dem Lärm der Reiter fliehen alle Städte. Die Menschen verstecken sich im Wald. Sie klettern auf die Felsen. Alle Städte sind leer. Niemand wohnt mehr dort. 30. Du bist besiegt, was willst du tun? Du kannst rote Kleider anziehen. Du kannst deine Augen schminken. Es ist umsonst, dich schön zu machen. Deine Freunde lehnen dich ab. Sie wollen dich töten. 31. Ich höre ein Schreien. Es ist wie eine Frau bei der Geburt. Es ist der Schrei von Tochter Zion. Sie kämpft und atmet schwer. Sie streckt ihre Hände aus. Sie sagt, wehe mir. Mörder töten mich.